mir geht's gut. Ich habe deutsches Bier im Blut. Ich bin Skinhead, mir geht's gut. Ich habe deutsches Bier im Blut. Uns geht's gut, wir haben deutsches Bier im Blut. Oh.